Der Drache und die Prinzessin von Christa Fast. Einmal ein Drache und eine Prinzessin. Der Drache bewachte die Prinzessin, wie sich das für einen Drachen gehört. Und was macht eine Prinzessin, die von einem Drachen bewacht wird? Sie wartet auf den Prinzen. Aber irgendwas war schiefgelaufen. Entweder sie war keine Prinzessin, aber da war der Drache. Und Drachen irren nie, auch in diesen späten Tagen nicht. Am besten, ich sage es gleich. Es kam und kam kein Prinz. Es kam einfach keiner. Einfach nix. Der Drache, weil er nicht kämpfen musste, verlor allmählich diese widerlich stacheligen Schuppen und hatte inzwischen so etwas wie ein Fell. Zwar kein Hermelinseidenweiches, aber wenn man die Umstände berücksichtigte, war es richtig angenehm. Die Prinzessin kuschelte sich jedenfalls gerne an ihn dran, wenn ihr die Arme und Beine vom sehnsüchtig in die Ferne blicken, müde geworden waren. Der Drache wusste erst gar nicht, was er davon halten sollte, als sich die Prinzessin mit der allergrößten Selbstverständlichkeit wieder einmal an ihn kuschelte. Das war ihm in seinem langen Drachenleben noch nie vorgekommen. Ihm gefiel das. Und er wollte es ihr sagen. Nach langem Überlegen erinnerte er sich, dass er in der Schule das Schnurren gelernt hatte. Er wagte es. Es klappte fantastisch. Vor lauter Stolz und Freude schnurrte er wohl etwas zu laut. Die Prinzessin wachte auf und dachte, ein Prinz in seiner rasselnden Ritterrüstung sei im Anmarsch, ausgerechnet dann, wenn sie mal ein Schläfchen macht. Und sie war froh, dass weit und breit kein Prinz zu sehen war. Das Rasseln war jetzt auch gar kein Rasseln mehr, sondern ein ganz weiches Schnurren. Und als sie verstört den Drachen anschaute und er ihren fragenden Blick mit Miau beantwortete und dazu allerliebste Rauchwölkchen in Kreisform aufsteigen ließ, da hatte sie begriffen, dass sie von einem ihr wohlgesonnenen und katzisch sprechenden Drachen bewacht wurde. Die Prinzessin richtete sich allmählich häuslich ein. Der Drache fing Fische und schlug Feuer aus den Augen und den Nasenlöchern. Sie brauchte die Fische nur noch zu wenden und mit ein paar Kräutern zu würzen. Dabei geriet so ein trockenes Blatt ins Glimmen. Das roch ganz aromatisch. Sie rollte sich vorsichtig davon eine Zigarre, ließ sich von ihrem Drachen Feuer geben. Er zog auch mal dran. Ohne viel Umstände war es bei den beiden ganz schön gemütlich. Außerdem hatte es sich in dieser verwunschenen Gegend herumgesprochen, dass es da einen Drachen gibt, der schon sehr, sehr lange dieselbe Prinzessin bewacht, ohne dass sich etwas ereignet. Und so wurden sie öfters von anderen Drachen, Feuersalamandern, Raben, Kröten, Schlangen und Fledermäusen besucht, die hauptsächlich neugierig waren oder wohl auch etwas gelangweilt, weil es ihnen in diesen späten Tagen ähnlich ergangen war. Es waren merkwürdige Plauderschwänzchen. Es wurde über allerlei Zauberei gefachsimpelt. Man tauschte die neuesten und die beinahe in Vergessenheit geratenen Zaubereien aus. Zuerst war das der Prinzessin schrecklich unheimlich. Sie empfand diese Dämmerstunden als Albtraum. Aber langsam tauchten aus ihrer Angst Muster, Formen, ja, Worte auf. Und sie konnte sich mit diesen Wesen unterhalten. Sie lernte von den Gefahren der Seele, wie man sich davor schützt oder wie man sie bannt. Am besten gefiel ihr der Zauberspruch gegen die Unzufriedenheit. Wurde sich über das alte Thema der Verwandlungen unterhalten. Davon wurde die Prinzessin besonders angezogen. Eine sehr hässliche, höckrichte Kröte mit tiefen, tiefen Bernsteinaugen sagte, man müsse dazu die Macht über die höchste Kunst der Vorstellung beherrschen. Und das wäre sehr gefährlich, weil man alle Kräfte durch sich durchfließen lassen müsse. Alle saßen sehr beklommen da. Der Prinzessin schauderte. Manchmal bemerkte der ein oder andere Gast, dass die Augen des Drachen auf der Prinzessin ruhten, wie er sie traurig und fast verloren dabei betrachtete, das unaufhaltsame Näherrücken des Endes bereits wissend. Ferne Ahnungen dieser unbeschreiblichen Empfindung durchflimmerten ihn ständig. Einerseits musste er sich eingestehen, dass es ihm gefiel, dass kein Prinz auftauchte. Aber andererseits, er war doch ein Drache. Und die Prinzessin schien doch auch zu warten. Er gab sich inzwischen viel Mühe, seine Prinzessin zu unterhalten und sie vom Warten abzulenken. Und sie es vielleicht ganz vergessen zu lassen. Er verwöhnte sie mit allen nur erdenklichen Luxus, den ein Drache sich nur vorstellen konnte. Warmes Wasser, heiße Träume, Bilder, Spiegelungen. Aber er tat das alles zwar mit der größten Sehnsucht, aber doch halbherzig, weil er spürte, wie es ihm langsam zu entgleiten begann. Wenn er schlief, dann träumte er ganz fürchterlich abenteuerliche Kämpfe mit allen Prinzen dieser Welt, besonders in den Nachmittagsschläfchen, in die er sanft durch die gute Küche der Prinzessin glitt, da träumte er besonders intensiv. Das merkte die Prinzessin immer an den Dampfwölkchen, die dann aufstiegen und an denen sie es sich schon zur Gewohnheit gemacht hatte, das Geschirr zu trocknen. Eines Tages war sie wieder gerade beim Geschirr abtrocknen. Da kam ein Prinz. Und als er zum Schwert greifen wollte, bedeutete die Prinzessin dem Prinzen mit dem Finger vor dem Mund auf den schlafenden Drachen zeigend, innezuhalten. Als er lospoltern wollte, zu flüstern. Am besten aber erst einmal zu schweigen. Die Prinzessin bot dem Prinzen, der von der langen Reise sehr erschöpft schien, ein heißes Bad an und dann einen guten Tee und von ihren selbst gedrehten Zigarren auch eine. Sie unterhielten sich dann sehr schön, denn die Prinzessin wollte sehr viel wissen, wie es denn so in der Welt zugegangen sei. Zuerst hatte sie Schwierigkeiten, den Prinzen zu verstehen, denn sie hatte ja schon so lange mit keinem Menschen mehr gesprochen. Es war richtig nett und sehr amüsant. Nachdem er wieder zu Kräften gekommen war, dankte er der Prinzessin höflich, sattelte sein Pferd und verabschiedete sich mit einem suchenden, leeren Blick, der nichts mehr zu treffen schien. Unterwegs dachte er zwar dauernd, dass er ja eigentlich etwas anderes vorgehabt hätte. Er brachte es aber nicht mehr zusammen. Er fühlte sich wohl und wollte auch wieder dieses bezaubernde Geschöpf besuchen. Er drehte sich um, um sich noch einmal den Weg einzuprägen. Aber da war nur der Wald. Und der Weg hörte an dem Punkt auf, wo er stand. Da fiel es ihm siedendheiß ein. Befreien. Ja, er hatte die Prinzessin ja befreien wollen. Die Prinzessin saß erst recht völlig verwirrt da und begriff die Welt nicht mehr. Sie schaute in den Brunnen, da sah sie ihre Gestalt und sie war doch gar nicht hässlich. Aber dass dieser Prinz überhaupt keinen Versuch unternommen hatte, sie zu befreien und sich so leicht von seiner Aufgabe hat abbringen lassen, das alles machte sie vor Kummer ganz schwindelig. Als die Sonne begann unterzugehen, da zogen die Heulhexen, die schon lange gelauert hatten, ihre Kreise enger und immer enger um sie. Da presste sie sich schluchzend an den Drachen. Der Drache erwachte und sah sie mit großen, erstaunten Augen an. So, als sähe er sie zum ersten Mal. Die Prinzessin traf dieser Blick. Er kam von so weit her. Und plötzlich fiel es ihr wie Schuppen von den Augen. Alles wurde ganz hell und klar um sie. Sie durchblitzte der Gedanke, dass sie den Drachen befreien muss. Ja, alles ist vielleicht überhaupt ganz anders. In dieser völligen Verwirrung kramte sie alle ihre Zauberkünste zusammen, die sie den Dämmerfreunden abgelauscht hatte. Wie Bilder tauchten Worte und Gebärden auf. Sie griff danach, wie ein Schiffbrüchiger. Sich drehend und sehend bewegte sie ihre Lippen. Merlin, Berlin, Bosporus, mir fährt nachts der Omnibus, Rauch im Wind und nie und immer fließt durch mich der Kräfteschimmer. Weiter kam sie nicht, denn schon spürte sie, wie ein Zauber griff, und sie gab ihm nach und spürte, wie er stärker und mächtiger wurde. Sie konnte es sehen. Sie hatte eine Gabe. Sie kann die inneren Bilder, die von außen auf den Augen tanzen, verschwinden lassen. Plötzlich war der Drache weg. Ob er nun hier gewesen? Wer weiß. Immerhin war da sein Duft, aber den brachte der Wind und verwehte ihn ebenso. Nun erschien es ihr, als ginge sie durch die Welt. Sie war ohne Widerhall. Sie traf auf viele Erscheinungen, durch die sie hindurchging. Es war eine Verführung in dieser Gabe. Sie konnte alles verschwinden lassen und sie tat es. Schmerz und Einsamkeit und Leere betäubten sie und fraßen und schrien. Mehr, weiter, mehr, weiter. Und es machte ihr Spaß, alles, was ihr nicht passte, einfach verschwinden zu lassen. Aber ihr Herz weinte, denn alles wurde weniger, weniger und weniger. Dies alles geschah, während sie dem Drachen ins Auge schaute. Diese quälende Ewigkeit, die durch ihr Herz raste, dauerte in Wirklichkeit nicht länger als einen Augenblick. Aber was ist schon die Wirklichkeit, wenn man einen Drachen ansieht? Der Wind war es, der dem ganzen Spuk ein Ende machte. Er brauste durch alles Gemäuer und Geäst. Das alleine hörte sich schon wie eine mächtige Symphonie an. Er wehte Abendlieder herbei, die er manche Mutter singen hörte, Trommeln aus dem tiefen Afrika und die kleinen Singsangs verängstigter Kinder, die sich damit Mut machen, durchs Dunkle zu gehen. All das floss wie ein Honigtraum in ihre hungrige Seele. Er löste ihre Haare auf und tanzte damit um sie herum, bis sie langsam aus dieser Klarheit, von der sie glaubte, erfasst zu sein, erwachte und in einen traumlosen, bodenlosen Schlaf sank. Sie wachte auf, weil Stimmen von Menschen an ihr Ohr drangen und jemand deckte sie zu mit einer Decke. Die fühlte sich an wie das Drachenfell und roch auch so. Es war ein fremder Mensch, der sie halb vorwurfsvoll, halb belustigt fragte, was sie denn so alleine in dieser seltsamen Gegend, ob sie immer alleine, ohne Angst, so einfach auf der Erde schliefe? Er war kein Prinz. Der Drache war weg. Die Menschen schienen auch keine seltsamen Wesen zu sein. Der Mann, der sie zugedeckt hatte, war warm und freundlich. Und sie entschied sich, mit ihnen zu reiten. Sie wurden beinahe vertraut miteinander. Nur in manchen Nächten, wenn sie unter der Decke lagen, die so eigenartig roch, dann wunderte sie sich, dass sie den Mann nie gefragt hatte, woher er diese Decke hatte. Und dann spürte sie ein Meer der Unruhe aus ihrem tiefen Inneren heraufquellen. Und jedes Mal verschlangen sie der aufgeweichte Boden und das flache, aufgewühlte Wasser und sie erwachte hilflos. Eines Nachts war es wieder soweit. Die nie gestellte Frage geisterte in ihrem Herzen herum, dass es ihren Dämmerfreunden alle Ehre gemacht hätte. Die Wasser drangen aus dem Boden und wurden tiefer und tiefer und ruhig. Der Mond, den sie hat aufgehen sehen und still über die Berge rollen lassen, leuchtete als helle Straße zum Horizont. Da stand sie auf, stieg auf ihr Pferd und ritt davon. Alles hatte sich geändert. Endlich. Sie wartete nicht mehr. Sie ritt wie jemand, dem nach langem Suchen endlich das Ziel ins Blickfeld gekommen ist. Wie jemand, der nach Hause reitet. Und sie lachte, lachte, lachte laut und immer weiter über alle Prinzessinnen, Prinzen und Drachen dieser Welt. Der ganze Himmel gurgelte und gluckste und zitterte noch eine Weile vor Lachen. Zum Schluss war nur noch ein Lächeln in der Luft. Und das ist geblieben. Der Wind hat es zu seinen anderen Schätzen getragen. Seitdem hat er damit schon manch trauriges Herz, manch müde und verwirrte Seele in diesen köstlichen und erfrischenden Schlaf geschickt.